Heinrich IV. Von Luigi Pirandello mit Michael Helter, Hilde Mikulic, Dietlind Haug, Siegfried Lowitz, Peter Urey und anderen. Übersetzung Georg Richard, Regie Klaus Gmeiner.